So, hallo. Hier ist Radio FSK mit der Sendung Klingding am heutigen Freitag, 15.05.2020. Und mein Name ist Gerd Vierkütter. Ich werde heute die erste Stunde bestreiten. Und es gibt natürlich noch eine zweite Stunde mit Heiner Metzger, der eine Menge Tracks heute vorstellt, unter anderem von Isabelle Dutoit, Sophie Agnel, Angelica Castello, Jean Dubuffet, Alvin Courant, Eva Pori, Cem Günay, Malvern Brume, Susanne Gartenmeier, Agnes Dalek, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Jakob Schneidewind, Joachim Deville, Thomas Olbrechts und Stefan Prinz. Und bevor das stattfindet, möchte ich heute die Komponistin und auch Pianistin und Sängerin Rosudan Mayparjani vorstellen. Vielleicht erstmal ein paar biografische Daten zu Rosudan Mayparjani. Geboren 1975 in Tiflis, hat sie zuerst am Tifliser Konservatorium bis 99 einen Abschluss gemacht, ein Klavierstudium absolviert und ist dann nach Deutschland gegangen, wo sie bis 2004 bei Wolfgang Riem und Sandeep Bhagwati an der Musikhochschule in Karlsruhe Komposition studiert hat. Wichtige Impulse haben auch gegeben unter anderem Lasse Thoresen an der Osloer Musikhochschule. Auch da war sie. Und sie lässt sich gerne inspirieren von nordischer Musik und der Sprache und auch der Natur und hat sich auch teilweise mit Künstlern des Dadaismus beschäftigt und sich inspirieren lassen davon und ist darüber eigentlich auf lautmalerische Experimente gekommen, die wir auch gleich hören werden, selbstverständlich. Ich möchte zuerst ein sehr aktuelles Projekt von Rosudan Mayparjani vorstellen. Und zwar ist das ein georgischer Männerchor, für den sie Kompositionen geschrieben hat. Und ohne große Umwege möchte ich gleich mal, wenn ich das hier gebacken kriege, ein Stück davon spielen. Und der Titel von diesem Stück ist Ka-Manu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die Übersetzung, ich hoffe auch, dass die stimmt, die deutsche Übersetzung heißt: Ich habe deine Gegend nicht gesehen. Oh, So, Radio FSK, Sendung Klingding. Und ich stelle heute die Komponistin, Pianistin und Sängerin Rosedan Malperiani vor. Bisher hat man sie noch nicht singen hören. Das dauert auch noch ein bisschen, deswegen dranbleiben. Und ich habe auch die Rosedan interviewt. Ich war, bevor der ganze Wahnsinn hier losging, noch in Stuttgart und habe mit Rosedan Malperiani persönlich gesprochen. Und ich wollte sie auch genau zu dem Chor, den wir gerade gehört haben, ein bisschen zu Wort kommen lassen. Darüber hat sie ein bisschen was erzählt und ich hoffe, dass ich das jetzt hier hinkriege technisch, dass wir das Interview auch hören können. Das sind so 4 Stücke für Männerchor. Die nennen sich jetzt inzwischen Ensemble Anchisrati. Die singen normalerweise nur traditionelle Sachen, also traditionelle georgische Musik. Und das ist so für mich der beste Chor, weil es gibt sehr viele tolle Chöre und da sind aber oft sehr ausgebildete Sänger. Und das sind so Sänger, die sind sehr viel gereist, als sie jung waren und haben so praktisch sehr viele so ethnische Aufnahmen gemacht und auch, also sind so Musikethnologen auch mit dabei und deshalb so wie die singen, das ist so viel rauer, also viel ungeschliffener und das ist so, klingt sehr urig und ich habe die dann gefragt, also ich hatte ein Projekt geplant mit Monika Nuber, die ist Künstlerin in Stuttgart. Und wir wollten was machen im Faust-Studio, das ist in Scheer und der das betreibt, das ist Hans-Joachim Örmler. Der hat früher in Band Faust gespielt und der hat unglaublich viele, auch zum Teil selbst gebaute Elektroorgel. Und der ist wirklich ganz toller Organist oder ja, eben macht sehr spannende experimentelle Musik und sehr viel Improvisation. Und wir wollten was machen, eben in diesem Fauststudio. Und da hatte ich plötzlich die Idee von einem Männerchor, dass wir die hierher holen und dass ich für sie was komponiere. Und dass es aber so eine Mischung ist aus Komposition und Improvisation, weil ich hatte so, was ich so im Ohr noch hatte oder im Kopf, diesen Klang von den Männern und dann diesen Klang vom Orgel, von Irmler, dachte ich, das müsste so toll zusammengehen. Ja? Und der Irmler hatte halt davor schon ein paar Konzerte gemacht in dem Stil mit dem Komponisten aus München. Und das war auch so eine Mischung aus komponierter und improvisierter Musik. Genau. Und dann habe ich diese Männer gefragt, also den Männerchor, ob die Lust hätten auf sowas. Und die sagten, ja, normalerweise singen die wirklich nur georgische Polyphonie, ja, aber die hätten Lust. Und also interessanterweise ist der Chorleiter, David Schurliaschwili, sein Vater war unglaublich spannender Komponist. Der heißt Michael Schurliaschwili und der war halt sehr avantgardistisch, ja, und für Georgien damals absolut underground und völlig unverständlich in den 70er Jahren. Und der wird jetzt in Europa auch sehr entdeckt und also seine Musik wird jetzt langsam auch hier verbreitet und eben der Sohn hat dadurch auch Bezug natürlich zu neuer Musik, ja, und dann ja, war das, glaube ich, trotzdem jetzt für das ganze Ensemble ein bisschen Umstellung, jetzt nach Noten irgendwas zu singen, was die, glaube ich, am Anfang ein bisschen komisch fanden. Aber dann waren die auch total begeistert und wir hatten auch sehr schöne Zeit zusammen. Und die Aufführungen waren tatsächlich so, dass die meine Stücke gesungen haben und der Irmler hat dazu improvisiert. So, wie der sagt, oft so eher dekonstruiert, so zerstört. Aber die Aufnahmen haben ja dann tatsächlich nur meine Stücke aufgenommen dort und das habe ich die jetzt eben digital rausgebracht. Ja, soweit Rosedan Malperiani zu dem Projekt, was ich jetzt als erstes von ihr vorstellen möchte. Das ist ein georgischer Männerchor und wie wir gerade gehört haben, hat sie die nach Österreich geholt und hat dort mit ihr 4 Stücke, mit diesem Männerchor 4 Stücke aufgenommen, 4 Kompositionen. Und ich möchte jetzt die zweite Komposition spielen, die den Titel trägt. Nani Ahi Ahi und ich hoffe wieder, ich treffe das hier. So. Wir hörten gerade noch ein Stück komponiert von Rusudan Mayperiani, die ich heute vorstellen möchte in dieser Sendung. Und wurden vier Stücke aufgenommen. Ich möchte heute auch alle vier Stücke mal vorstellen. Und deswegen gleich ohne große Verzögerung das nächste Stück, das den Titel trägt Kauli Aku, was so viel übersetzt heißt wie Interludium. Yeah. das war das dritte Stück von dem georgischen Männerchor, komponiert von Rusudan Malperiani. Und um das zum Abschluss zu bringen, noch das vierte Stück. Und wieder ein Titel, bei dem ich mich konzentrieren muss, das ist Aloha Kawaii. Und das ist übersetzt, ich hoffe, es ist richtig, kein Himmel, kein Gespenst, nichts. So, das war das letzte Stück, was ich vorstellen wollte. Vier Kompositionen von Rusudan Malperiani, die ich heute in dieser Klingding-Sendung vorstelle. Und das Interview ging unter anderem auch um ein interessantes Thema, was mich auch interessiert. Und zwar habe ich Rusudan befragt zu Präzision in der Musik. Und da ist die Improvisation auch nicht weit. Und sie hat ein bisschen darüber gesprochen und da möchte ich sie jetzt zu Wort kommen lassen. Ich glaube, es ist ein bisschen von Fall zu Fall ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich, also viele glauben ja, dass ich improvisiere auf der Bühne und das ist fast nie der Fall. Also ich hatte, jetzt muss ich wirklich sagen, das war jetzt zum ersten Mal im Herbst, dass ich auf der Bühne so richtig improvisiert habe. Davor habe ich das nie gemacht. Also der Grund dazu war erstens, dass an der Musikhochschule gab es so Impro-Woche und dann haben die mich gefragt, ob ich Lust habe, da auch irgendwie Cross zu machen. Und dann dachte ich zuerst, ups, eigentlich bin ich ja gar nicht so ein Improvisateur, ja. Ich komponiere und das entsteht durch Improvisation. Ja, ich improvisiere für mich zu Hause und dann vieles entsteht aus der Improvisation heraus und dann wird dann letzten Endes aber festgelegt und dann habe ich aber gedacht und habe ich genauso einen Kurs angeboten, wo es irgendwie darum ging, erstmal zu improvisieren, Ideen zu sammeln und dann daraus praktisch dann Sachen festzulegen und so weiter. Und ich glaube, dieser Kurs hat mich selbst dann ermutigt, dazu selbst auch rauszugehen und zu improvisieren, eben so das nicht hervorsehbare einfach auf der Bühne zu machen. Und zwar war das ein Projekt mit zwei norwegischen Musikern, und das ist der Pianist, ist eben Jazzmusiker, Andreas Ulfo. Und die Sängerin, die ist so eine norwegische Folksängerin, und ich habe mit der halt früher studiert zusammen. Wir haben schon mal ein bisschen Sachen zusammen gemacht. Sie hat Stücke von mir auch gesungen. Und den Pianist, also sie hat uns praktisch einander vorgestellt, und ich fand seine Musik toll und er fand meine Musik toll. Und dann haben wir so irgendwie spontan beschlossen, wir machen ein Projekt zusammen, und eben mit einer Freundin von mir, die ist Ethnologin und die hat auch Norwegen-Bezug. Und hier war jetzt, also 2019 war auf der Buchmesse Norwegen Gastland, und das haben wir ein bisschen so als Anlass genommen für lyrisch-musikalischen Abend. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten im Literaturhaus hier so einen Abend, und dafür sind diese zwei Norweger nach Stuttgart gekommen, und wir haben in der Hochschule geprobt, im Jazzraum, wo es auch Rhodes gibt, und wir hatten 3 Stunden Probezeit, wir haben geprobt, und am nächsten Tag war es schon Konzert. So lief das, es hat total Spaß gemacht, und es hat mich natürlich auch sehr getragen, dieses, dass Andreas einfach so wie Fisch im Wasser war, ja, in Improvisation, das war für ihn was sehr Gewohntes. Und danach haben wir noch 2 Konzerte gespielt, und da habe ich bei mir auch Entwicklung gemerkt, dass ich einfach so Spaß daran finde, so wirklich Sachen zu spielen, die ich vorher nicht genau festgelegt habe. Genau, und aber das ist eher das einmal bisher gewesen, und sonst ist die Präzision eben oft habe ich ja auch genaue Vorstellungen, wie ich das gerne hätte, aber ich habe schon auch so starke Offenheit dafür, was die anderen Musiker mitbringen. Und ich arbeite ja viel mit meiner Schwester, die Geigerin ist und auch singt, und mein Schwager, Cellist, und also ich lerne wahnsinnig viel davon, und ich integriere auch sehr viel das, was von denen kommt, was die als Instrumentalisten selbst einfach vorschlagen oder vorbeibringen an Ideen. Und da habe ich schon große Offenheit dafür. Und ich glaube, mir macht so eine Arbeit auch mehr Spaß, wo es offener Raum auch noch da ist für die anderen, gerade wenn man mit den anderen zusammenarbeitet. Ja, dass die Sachen sich auch verändern. Und ja, was Zeit angeht, Intonation angeht, ja, also ich habe da vielleicht auch so ein bisschen andere Intonation jetzt zum Beispiel als die klassische. Oft haben ja Diskussionen meine Schwester und ich, ob das jetzt sauber ist oder nicht. Mhm. Ja, weil ich glaube ich auch dieses so folkloristische, diese Zwischentöne auch gerne auch im Gesang einbaue. Und sie ist Geigerin und einfach hört wahnsinnig gut und will oft auch korrigieren Sachen, die ich einfach nicht unkorrigiert lasse, weil das einfach für mich einfach andere Intonation ist und nicht die falsche. Ja. Genau. Aber ja, also ich glaube, ich würde sagen, mir ist wichtiger Austausch als die Präzision. Soweit Rosudan Malpariani zum Thema Präzision und auch Improvisation. Wie sie schon selbst gesagt hat, kommt sie eigentlich nicht von der Improvisation, aber sie macht das trotzdem. Und das nächste Stück, was ich spielen möchte, trägt auch den Titel einfach nur Improvisation oder Improvisation. Und das Ganze ist von der CD Night Songs from an Old City, die 2018 aufgenommen worden ist in den Faust-Studios in Scheer, gemixt und gemastert im Beat, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, in Stuttgart. Und das Stück möchte ich jetzt gerne spielen. Thank you. So, das war gerade Russo Danoi-Periani mit einer Klavierimprovisation. Und ich möchte von der gleichen CD noch ein Stück spielen. Ich werde noch einige Stücke von der CD spielen, denke ich. Und die nächsten zwei Stücke heißen Miniature 1 und Miniature 2 und sind auch beide auf der CD zu hören. Night Songs from an Old City von 2018. Und wir hören jetzt zuerst Miniature Number One. Wir hörten gerade Rusudan Mayparjani mit dem Stück Miniature One, das auf einer CD drauf ist, deren Titel lautet Night Songs from an Old City, erschienen 2018. Ich möchte noch das zweite Stück spielen, das den gleichen Titel trägt, Miniature Two. Danach hören wir nochmal einen kurzen Interview-Ausschnitt von dem Interview, was ich mit Rusudan Anfang des Jahres geführt habe. Jetzt nochmal Miniature Number Two. Wir hören immer noch Radio FSK, heute mit der Sendung Klingding, und ich stelle heute die Komponistin, Pianistin und Sängerin Rusudan Mayparjani vor. Und wie schon erwähnt, habe ich sie Anfang des Jahres interviewt, und aus diesem Interview möchte ich noch ein Stück abspielen. Und zwar habe ich Rusudan über Notation befragt, und sie redet auch noch ein bisschen über die CD, von der ich gerade zwei Stücke gespielt habe, deren Titel lautet Night Songs from an Old City. Hier also jetzt Rusudan. Nee, davon habe ich noch keine einzige Partitur, weil ich da alleine spiele. Also Partituren schreibe ich immer nur, wenn ich für andere schreibe, und sonst bin ich zu faul. Das ist so, ich mag das gar nicht, Noten aufschreiben. Und jetzt bei Night Songs from an Old City, das ist schon relativ lange Zeit gewesen, wie die Stücke entstanden sind. Davor hatte ich eher so die Phase, wo ich Klavierspiel sehr reduziert habe und viel mehr mit Stimme probiert habe, einfach was es überhaupt so für Lauten vor sich geben kann und Ausdrucksmöglichkeiten hat. Und habe ich eher viel mehr so die Stimme im Zentrum gestellt. Und dann war das bei Night Songs, wo es bei mir stark das Bedürfnis kam, wieder Klavier, mein Instrument wieder so für mich neu zu gewinnen und das nicht nur so als so Teppich zu benutzen, also was sehr reduziertes, minimalistisches, wo es die Stimme sich entfalten kann, sondern dass es sich selbst so zum Thema macht. Und da war schon Keith Jarrett, war große Inspiration auf jeden Fall. Da habe ich einfach viel improvisiert und dann probiert, wie ich das präpariere. Und da habe ich alle möglichen Gegenstände probiert, da reinzustecken in die Saiten. Letzten Endes bin ich gelandet bei einfachsten Präparierungsmöglichkeiten, und zwar das, was die Stimme auch benutzen, diese Gummikeile, Filzkeile, Holzkeile. Und sonst vielleicht so, genau, so ein bisschen Metall, irgendwelche Magnetketten habe ich auch, wo man gut das sogar auch auf dem Klavier einfach gut auf die Saiten befestigen kann, dass es nicht runterfällt. Genau, aber das war schon so ein paar Jahre Prozess, um das alles auszuprobieren für mich. Und ich hatte einfach wahnsinnig viele Aufnahmen von wahnsinnig vielen Stücken. Und das ist dann viel übers Spielen tatsächlich hat Form bekommen, dass ich einfach viel gespielt habe, dann anders. Und dann, also ist dann Komponieren für mich praktisch Prozess von das Improvisierte zu reduzieren auf das, was mir als wesentlich erscheint und was sich irgendwie organisch anfühlt. Und das war schon so ein Prozess von ein paar Jahren, und genau, das ist jetzt Ergebnis. Das war nochmal Rusudan Malperiani von dem Interview, das ich mit ihr geführt habe Anfang des Jahres. Und ich möchte von dieser CD, von der sie gerade gesprochen hat, die 2018 erschienen ist, noch zwei Stücke spielen. Das erste Stück heißt Lullaby. Dai tine, e tine bau. So, wir hörten gerade noch mal Rosedon Malpariani von der CD 2018 erschienen, die den Titel trägt Night Songs from an Old City. Ich spiele noch ein Stück von dieser wunderschönen CD und das trägt den Titel Ghost Silent and Roaming. Watch the truth. So, das war noch ein Stück von Rosudan Maipariani namens, jetzt muss ich nochmal nachschauen, Ghost Silent and Roaming von der 2018 erschienenen CD Night Songs from an Old City. Man fragt sich vielleicht, was sie singt, was für eine Sprache sie singt und ja, überhaupt Sprache und Texte. Das war für mich auch ein Thema im Interview, das ich mit ihr Anfang diesen Jahres geführt habe. Und da möchte ich sie nochmal zu Wort kommen lassen. Auf dieser CD mit Night Songs, das sind tatsächlich, und das ist auch zum ersten Mal, dass ich richtig georgische Texte singe. Es gibt ein paar Texte von mir, die sind, also haben absolut jetzt keine lyrische Bedeutung, aber die sind eher atmosphärisch und sehr abstrakt. Aber ich vertone tatsächlich richtig ein paar Gedichte, vor allem von Galacti und Abitze, das ist so ein sehr bedeutender georgischer Dichter. Und davor hatte ich irgendwie Scheu, meine eigene Sprache zu singen. Ich hatte einfach zu viel, wie soll ich sagen, so bestimmte Popmusik, die auf Georgisch gesungen wird, zu denen ich gar keinen Bezug habe. Ich hatte einfach so, ich musste mich von dieser Assoziation irgendwie befreien, dass ich einfach so meinen eigenen Zugang zu dieser Sprache als auch Gesangssprache finden konnte. Aber vorher, genau in der Phase, wo ich viel mit Stimme experimentiert und ausprobiert habe, da habe ich wirklich, das Allermeiste war Lautmalerei, dieses onomatopoetische, einfach erfundene Worte, die meistens mit Musik selbst, also es ist nicht, dass die Sprache erfunden, dass ich die Worte erfinde und dann vertone, sondern die entstehen einfach im Singen und im Ausprobieren. Und ich glaube, Impulsgeber war tatsächlich mein Aufenthalt in Oslo, weil, weißt du, wenn du in der Hochschule bist, in einem Land, wo du keine Sprache verstehst, und ich fand aber toll norwegische Sprache. Und dann hatte ich finnische Freunde, schwedische, dänische, dann aus Litauen auch. Und dann hörst du ständig irgendwelche Fremdworte und Lautmalerei, die einfach unglaublich faszinierend ist. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr angeregt dazu, in diesem Worterfindungsspaß zu kommen. Außerdem hatte ich auch einen Lehrer, mit dem ich ganz viel aus irgendeinem Grund irgendwelche dadaistische Gedichte angehört habe. Ich weiß nicht mehr warum, aber ja, ich glaube, das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich diese lautmalerische Epoche hatte. Dann, daraus sind die Lieder aus einer Insel entstanden damals. Soweit hast du dann Maipariane zu ihren Texten und was sie vertont, was sie singt. Und ich möchte noch aus einer zweiten CD, die 2007 erschienen ist, ein Stück spielen, bevor dann Heiner Metzger das Mikrofon übernimmt. Diese CD wurde aufgenommen in Ludwigsburg in den Bauer Tonstudios 2006. Und wurde von Johannes Wohlleben aufgenommen, gemischt und gemastert. Und ich möchte das erste Stück dieser CD spielen. Die CD heißt übrigens Lieder aus einer Insel. Und das erste Stück trägt den Titel Verwandlung. Und wir hören folgende Musiker, natürlich Rosudan Maipariani, Stimme und Klavier. Dann ihre Schwester Nathalie Maipariani, auch Stimme und Geige. Michael Kiedeisch spielt Percussion und John Eckert spielt Kontrabass. Ich darf mich schon mal verabschieden und ich kann jetzt schon versprechen, ich werde noch einen zweiten Teil machen über Rosudan Maipariani, über andere Kompositionen, die ich heute nicht vorstellen konnte. Ja, hallo. Und in der nächsten Stunde geht es weiter mit Tracks von Evapori. Damit werde ich gleich beginnen. Dann ein Stück von Melvin Broom. Melvin Broom ist vielleicht den wenigsten bekannt. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie höre ich mich nicht so gut. Und dann, ja, werde ich die Stücke einzeln ankündigen. Erstmal von Evapori aka Oliver Peters. Von ihm ist eine neue LP erschienen und gleichzeitig ein digitales Album. Die LP ist bei Fragment Factory erschienen und das Album bei Bandcamp. Und das sind, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5 Stücke, glaube ich, drauf. Dialogus 1, Dialogus 2, Dialogus 1 und 2, Conclusion, Imitation. Und die LP, von der wollte ich ein Stück vorstellen, und zwar Dialogus 1 und 2, Conclusion. Das ist der dritte Track auf der CD. Und damit werde ich gleich beginnen. Oliver Peters mit seinem Projekt Evapori. Evapori ist ein schon länger bestehendes Projekt seit den 2000er Jahren. Früher gerne mit Nicolas Wiese zusammen. Es gab Veröffentlichungen bei Entre Actes, Walter Ulbricht Schallfolien und Tausendfüßler, dem Label von Gregory Büttner. Und bei diesem vierten Album von Evapori hat mitgewirkt natürlich Oliver Peters, der ja die ganze Musik zusammengestellt hat und geschrieben hat, Martin Lau, Peter Schlewinski, Markus Wettstein und Dietrich von Euler-Donnersberg. Und er verbindet da eben seine verschiedenen Bereiche, die für ihn wichtig sind innerhalb der Musik, zu einem Ganzen. Und das gibt es als LP zu kaufen bei Fragment Factory oder digital eben bei Bandcamp. Und wir gehen gleich weiter zu einem Projekt von Malvern Broom. Das ist, glaube ich, Teil eines größeren Projekts in Zusammenhang mit dem Café Otto, dem Londoner Club, der ja auch von der Schließung jetzt betroffen ist. Und da haben sich mehrere Musikerinnen und Musiker bereit erklärt, da Sounds aufzunehmen oder Stücke aufzunehmen, nicht nur Sounds, Stücke aufzunehmen, die dann, glaube ich, irgendwie verkauft werden zur Unterstützung des Clubs. Und einer davon ist, gleich hören wir ihn, von Malvern Broom, Gaps in Persistent Hiss. Ein kurzes Stück von gerade 5 Minuten, zusammengestellt mit einem Synthesizer, verschiedenen Pfeifen, Geige, Luftballons, Tonbandgeräte, Glocken, Sampler, Gartengerät und Feldaufnahmen und verschiedenen Objekten. Voll Malvern Broom aufgenommen innerhalb der Zeit des Lockdown in London, also von April, März 2020. Thank you. nach Gaps in Persistent Hiss von Malvern Broom. Ein weiteres Projekt, das mit der konkret jetzt mit der Zeit zu tun hat, also mit dem Lockdown und den Auswirkungen des Coronavirus. Und zwar von dem Trio Nyx. Nyx, das sind Isabelle Dutoit, Stimme, Klarinette, Sophie Agnel, Piano Objects, Angelica Castello, Petzold, also diese großen, etwas modifizierten Blockflöten, Tapes, Object, Sound, Assemblage. Und ja, sie leben in drei verschiedenen Städten und haben ein Projekt dann wohl ziemlich am Anfang des der Reisebeschränkungen begonnen, dass sie eine ähnliche Dauer von ihrer eigenen Musik aufnehmen und sie dann an, ich glaube, Angelica Castello schicken, die daraus dann einen Mix macht. Und wir hören gleich den Tag 53, La Fouine. Die Titel sind inspiriert von einem Buch, und zwar Femme, Animal, Bestiaire, Métaphorique. Und das Stück, das wir gleich hören werden, hat den Titel La Fouine, das heißt das Wiesel, und ist entstanden am 11. Mai 2020. Thank you. Lafouin, ein Stück des Trios Nyx mit Isabel Dudoit, Sophie Agnel und Angelica Castello. Das nächste Stück ist komponiert von Alvin Curran und eingespielt von Reinier van Hout. Er spielt Klavier und es ist, wir werden es gleich hören, ein klassisch, fast klassisch komponiertes Stück von Alvin Curran. Alvin Curran ist sicher einigen bekannt. Er war letztes Jahr zum Beispiel auch um diese Zeit in Hamburg, weil er eins der Stücke für die Eröffnung des Elbtunnels, also des alten Elbtunnels, geschrieben hat. Beim letzten Tag war er auch dann persönlich da. Und vor 10 Jahren war er auf Einladung des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg hier und hat eine Präsentation bestritten, wo er seine Musik vorgestellt hat. Er hat eine Geschichte als Komponist, der bei Elliot Carter studiert hat und dann später aber experimentelle Wege gegangen ist, auch als Instrumentalist in der Gruppe Musica Electronica Viva zusammen mit Frederik Arschewski und Richard Teitelbaum. Und später ist er dann aber wieder zu dem Klavier zurückgekehrt, das Instrument, mit dem er auch aufgewachsen ist. Und 1996 hat er angefangen, so praktisch an so einem längeren Klavierzyklus Inner Cities zu schreiben. Den hören wir jetzt nicht, sondern ein Stück aus von den Dead Beats, und zwar Dead Beats Part 1, 9,5 Minuten. Und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Reinier van Hout am Klavier mit einem Stück von Alvin Curran, und zwar Dead Beats Part 1. Das ist ein Teil von einer längeren CD, erschienen bei Moving Furniture Records, einem Label aus Amsterdam. Und da sind mehrere Deadbeats-Stücke drauf und die Inner Cities. Das wäre aber dann ein längerer Zyklus von 25 Minuten gewesen. Das hätte heute den Zeitrahmen ein bisschen gesprengt. Ja, es ist schon erstaunlich, wie, ja, doch dann anfangs ziemlich konventionell und reduziert Alvin Curran da komponiert, wenn man seine musikalische Arbeit sonst kennt. Ich war auf jeden Fall erstaunt. Und wir gehen gleich weiter zu einem jetzt als Musiker oder hier in diesem Zusammenhang als Musiker bekannten, sonst eher als Maler bekannten Menschen, und zwar Jean Dubuffet. Jean Dubuffet hat Ende der 40er Jahre, ist er erstmal bekannt geworden durch seine Art Brü, also eine absichtlich primitive, sozusagen primitive Kunst. Ich weiß gar nicht, ob er sie selber primitiv genannt hat, aber Art Brü ist vielleicht auch rohe Kunst, die er da entwickelt hat als Maler. Und es ging für ihn weiter, eben auch in den akustischen Bereich, und gegen Ende des Jahres 1960 hat er zusammen mit seinem Freund Asger Jorn, ebenfalls Maler, ein dänischer Maler, von dem wurde er eingeladen, mit ihm zusammen Musik zu improvisieren. Und die haben sich dann ein Tonbandgerät gekauft und verschiedene Instrumente, die irgendwie gerade in der Nähe waren oder mit denen jeder schon mal zu tun hatte, genommen. Das konnte alles Mögliche sein, von Geige, Trompete, Klavier, Cello, Blockflöte, Gitarre, Tambourin, Fagott, Oboe, Saxophon, Zither oder auch O-Töne, also und so weiter, haben sie zusammen sozusagen so Sessions gemacht, die dann aufgenommen und zum Teil dann auch noch später bearbeitet. Und wir hören jetzt ein Stück, das hat den Titel Savoir. Und das ist zum Beispiel ein Stück mit zwei Tonbandgeräten. Also wo eben zwei Tonbandgeräte benutzt wurden und auch eingesetzt wurden. Ein kurzes Stück. Thank you. Ja, das war ein zweites Stück von Jean Dubuffet, L'eau. Wie man unschwer hören konnte, spielte Wasser ja eine Rolle. Jean Dubuffet, es ist die Aufnahmen von 1961, aus der Zeit, als er auf Anregung von Asger Jorns anfing, Musik zu improvisieren und die dann aufzunehmen. Zuerst mit einem Tonbandgerät, dann mit zweien. Und dann von dem instrumentalen Improvisieren auf Geräuschaufnahmen über Stieg und die dann auch mit Schnitten des Tonbands neu zusammenstellte und daran arbeitete. Er hat dann später oder in einem Statement gesagt, er hätte damals keine Ahnung von vergleichbaren musikalischen Arbeiten zur gleichen Zeit oder schon davor. Also die Musik konkret ist ja Ende der 40er Jahre entstanden, gerade in Paris. Und gut, dass er das nun überhaupt nicht mitgekriegt hat, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Er war zwar in seiner Kunst ein gewisser Außenseiter, hat es aber auch sehr zelebriert und gleichzeitig war in den ganzen Kreisen unterwegs, die damals sich mit aktueller Kunst und eben auch Musik beschäftigt haben. Aber okay, das gehört vielleicht auch zu seiner Stilisierung, die er damals betrieben hat, von sich als Person. Zurück in die Gegenwart, eine Aufnahme von Cem Günay, ein Interlude, Synthesizer Solo, das hatte ich neulich gefunden bei SoundCloud und ist wohl auch im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation entstanden. Als ich dann wieder mehr nachgucken wollte, was er dazu geschrieben hat, war das dann irgendwie verschwunden, aber ich hatte es schon im Rechner und spiele es jetzt kurz an. Es ist ein ganz kurzes Stück, 1,5 Minuten. Ja, nach dem kurzen Stück von Cem Günay eine Aufnahme und diesmal wieder eine instrumentale Aufnahme, also akustisches Instrument. Und zwar, ich weiß nicht, sieht bei der Aufnahme, da gibt es ein Video davon, sieht nach großer Klarinette aus. Es ist wahrscheinlich eine Kontra-Alt-Klarinette. Okay. Es ist keine herkömmliche Bassklarinette, also Kontra-Alt-Klarinette, gehe ich mal von aus. Und zwar gespielt von Susanna Gartmeier in, ja, schon 5 Jahre her, in Österreich aufgenommen. Und das ist eins ihrer Stücke, die auf ihrem Soloalbum enthalten sind. Das Soloprogramm heißt Aouie, ist 2005 auf God Records erschienen und es geht um bestimmte Möglichkeiten, die mit der tiefen Klarinette eben gegeben sind. Und ja, vielleicht noch kurz zu ihr als Person. Sie spielt in verschiedenen Ensembles improvisierte und komponierte Musik und eben auch mit dem Vegetable Orchestra, das, glaube ich, ein bisschen bekannt geworden wurde. Und dann gibt es noch ein Experimental-Trio Möström. Da habe ich aber nicht so viel davon gefunden. Auf jeden Fall jetzt erstmal eine Aufnahme, eine Solo-Aufnahme von Susanna Gartmeier. aus Österreich. Thank you. Das war der Beifall für, na, wie heißt sie nochmal, Susanna Gartmeier. Ich nehme an, das war wirklich eine Kontrabass-Altklarinette. Ja, und es geht gleich weiter, auch mit einem österreichischen Duo, und zwar Demi Broxa. Das ist Agnes Witzterleck, Stimme, und Jakob Schneidewind, Schlag, Bass und Electronics. Schon eine ältere Aufnahme von 2016 auf dem Album Zachary, erschienen beim Label Listen Closely. Demi Broxa. Thank you. nach dem Duo Demi Broxa mit Agnes Witzdalek und Jakob Schneidewind noch zum Schluss der Sendung. Ja, wir sind eigentlich schon ein bisschen drüber, aber Electronic Jam ist schon am Aufbauen. Das wird also auch bald losgehen. Aber okay, eigentlich eine längere Aufnahme, die dann nicht zur Gänze zu hören sein wird, von dem Kollektiv Reflexible. Vor 10 Jahren ungefähr aufgenommen. 3 Musiker, Joachim Deville, Flügelhorn und Effekte, Thomas Obrechts, Altsaxophon und Stefan Prinz, Live Electronics. Ein Stück, das im Stime-Studio aufgenommen wurde, das hört man dann auch. Also hat schon eine andere Klangqualität als sonst so Live-Aufnahmen von Konzerten. Und ja, damit geht die Klingling-Sendung auch dem Ende zu. Mehr Informationen über die Sendung auf der Webseite www.hierunda.de/klingling.html. Die nächste Sendung wird am 19. Juni sein, wieder dritter Freitag im Juni von 22 bis 0 Uhr. Und ich wünsche weiter anregendes Hören bei FSK und FSK Radio, empfangbar unter der Frequenz 93,0 oder als Livestream unter www.fsk-h.org. Ja, tschüss, vom Mikrofon verabschiedet sich Heiner Metzger. Und jetzt Aufnahmen noch bis zum Start von Electronic Jam von dem Trio oder dem Kollektiv Reflexible. Thank you.